Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. Normalerweise richte ich das Programm hier am späten Sonntagabend nach allen möglichen Kriterien aus, nicht aber nach äußeren Bedingungen. Aber der Zufall will es, dass, wenn man unbedingt will, die gesunkenen Temperaturen heute zumindest teilweise mit einigen Tracks korrespondieren könnten, die ich im Auge habe. Die stammen vom belgischen Eskimo-Label oder aber auch von Wiley, der sich ja seit Anbeginn seiner Karriere gerne auch Eski-Boy nennt. Beginnen möchte ich dritter Advent ein bisschen feierlich mit einem Titel, den ich zuletzt hier schon gerne untergebracht hatte, stammt von Eastern District und heißt 8 Days. Girl, you What I said wasn't wrong. 1-3-4, diese ansatzlos durch einen Track schießenden Basslines, wie wir das hier hören, nennt man gewissermaßen nach ihrem Erfinder Alex Reese. Viele werden sich möglicherweise an diesen Namen nicht mehr so erinnern können. In den 90er Jahren war er, als die ganze Drum-and-Bass-Geschichte sich langsam entwickelte, der große Gegenspieler, wenn man so will, von Goldie mit großartigen Tracks, auch auf Metalheads. Gegenspieler also jetzt nicht im Sinne von Feindschaft verstehen, aber Alex Reese galt schon als gewissermaßen A-Liste, A-Listed. Und was er heute macht, wo er steckt, ist mir offen gestanden völlig unbekannt. Im Übrigen stammt der Track hier auch nicht von Alex Reese. Die Bassline, wie gesagt, ist inspiriert von seinen damaligen. Das ist ein Produktionsduo hier, die nennen sich Just Come To Me. In höchst eigentümlicher Schreibweise, fast könnte man glauben, die beiden, deren wahre Identität sie verschleiert wissen wollen, kämen am Ende womöglich aus den Niederlanden. Just Come To Me schreiben sie Joost Kumtome. Dieses Joost im Doppel-O kommt mir so vor, als könne das am Ende auch ein niederländischer Name sein. Just Come To Me, The Rowheath EP, daraus dieser House-Track. Nachdem ich begonnen habe mit Eastern District, 8 Days heißt der Titel, und kommt aus einer Compilation, die ich letzte Woche schon vorstellte. Future Beats heißt die, widmet sich im Wesentlichen Drum and Bass Geschichten, ohne dass die Geschichte dieses Genres hier völlig neu erfunden wird. Sind da aber großartige Sachen drauf, unter anderem auch von Markus Intellex, von Clute, von Caliber, also vielen Großen des Genres. Mich hatte in der abgelaufenen Woche so eine Wintergrippe aber mal so richtig am Schlawiner gepackt. Schwer wie schon lange nicht mehr. Ich musste wirklich 2 Tage mal so richtig flach liegen. Und als dann zarte Anzeichen einer Gesundung auftauchten, habe ich es mir nicht nehmen lassen, ein Festival in Belgien zu besuchen, das ich bereits in den letzten 2 Jahren zuvor wirklich schätzen gelernt hatte. Glimpse heißt dieses Festival, ich habe den Namen auch des Öfteren immer mal erwähnt, findet jeweils 3 Tage in der wunderschönen belgischen Stadt Gent statt. Und ich habe auf dem Glimpse Festival eine Reihe von neuen, unbekannten Bands gesehen, die es mir wert sind, hier und auch am kommenden Dienstag mal vorgestellt zu werden. Umwerfend, das, was wir aus meiner Sicht jetzt hören werden, ein junger Niederländer mit rasterartig lockigen, langen, blonden Haaren. Er heißt Roel Vermeer, nennt sich Gosto, ist spürbar beeinflusst von der Beat Science der neueren R&B-Szene, gibt sich aber auch gerne als Singer-Songwriter und hatte um sich eine Band geschart, die sich nicht scheute, extremst leise einige Jazz-Licks innerhalb seiner Tracks einzustreuen. Das hört man auch auf einer EP, die heißt schlicht und einfach, so wie er sich auch nennt, Gosto, die ich mir besorgt habe nach dem Auftritt und aus der ich gerne diesen Titel hier spielen möchte. Ein Titel, der heißt Sold und zielt ganz offensichtlich darauf, dass sich hier jemand an den Teufel verkauft. Hier ist Gosto. Where all the wolves and the bears are at.

Gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu dem gerade gehörten dänischen Duo Marstal Liddell und ihrer Version des Kraftwerk-Titels Computerwelt. Ein Trio aus England, Oh, wie das Wasser in französischer Sprache, E-A-U-X-O. Einen kleinen Break mache ich mal an dieser Stelle. Ich bin heilfroh, diese Band live zunächst entdeckt zu haben, um dann auch mir ihr Album besorgen zu können. Auch diese Gruppe spielte auf dem eben schon erwähnten Glimpse Festival. Drei Briten mit dem Namen O Plastics ist das Debütalbum der Band, das im Sommer dieses Jahres auf dem All Tomorrow's Party Label erschienen ist. Dem Label also auch, mit dessen Namen sich das gleichnamige sehr geschmackvoll inszenierte Festival, die Festivalreihe, verbindet. Im Mittelpunkt der Gruppe steht einmal ein Musiker namens Ben Crook und die sehr elegant kühl, eisgekühlt daherkommende Sängerin Cyan Ahern, die meines Wissens zusammen mit Ben Crook zuvor eine Art von Post-Rock-Band geleitet hat. Jetzt haben sie sich aber als Trio vorgenommen, nie mehr Gitarren. Sehr dringlich das Ganze, gut geschichtet über House und Techno-Beats, so wie das hier zu hören war. Phasenweise hat es mich zumindest live an die Amerikanerin Sola Jesus erinnert. Davor das Kopenhagener Duo Master Liddell, das bei seinen bisher auch kaum einer größeren Öffentlichkeit bekannt gewordenen Werken immerzu versucht hat, so eine Verbindung zu finden zwischen Sounds, zwischen Texturen, zwischen visionären Klanglandschaften und traditionellen Formen eines klassischen Lieds. Und dass ich jetzt kurz vor Weihnachten gewissermaßen mit einem Geschenk, einem Weihnachtsgeschenk in Richtung des Whistleblowers Edward Snowden wendet, um ihm die von Master Liddell neu verfasste Version des Kraftwerk-Klassikers Computerwelt zu schenken und allen anderen mitzuteilen: Bitte nicht vergessen, das, was wir zu bereden haben, das hören auch andere mit. Im nächsten Jahr, in 2015, kommt Master Liddell ganz offensichtlich für eine Reihe von Konzerten nach Deutschland. Dazu erscheint ein Album, das sie in Dänemark bereits vor einem Jahr hier und da so im kleinen Rahmen vertrieben haben. DIT heißt das, Do It Together, dann auch regulär in Deutschland. Das ist so mein Kenntnisstand. Wollte noch so einen mega kühlen Elektro-Track hier gerne platzieren von White Hex aus Australien. No regrets, it's sudden. White Hex ist ein Duo aus Melbourne, das in diesem Jahr, wo ich eben schon mal bei Mitte des Jahres angekommen war, in Zusammenhang mit der Gruppe O aus London, die nämlich genau zu dem Zeitpunkt ihr Plastics betiteltes Debütalbum veröffentlicht hat, auch dieses hier, Golden Nights, also die goldenen Nächte von White Hex aus Melbourne, erschien im Juni dieses Jahres. Und ich kann sagen, diese beiden Alben haben mehr als nur den eher zufälligen gemeinsamen Zeitpunkt der Veröffentlichung miteinander gemeinsam. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, der in den letzten 10 Tagen, wenn ich hier stand, immer mal eine Rolle gespielt hat, namentlich erwähnt wurde. Bürgerlich heißt er Miles Mitchell. Er nennt sich Mr. Mitch und ist neben anderen natürlich mitverantwortlich für eine gewisse Renaissance des Genres Grime Musik, wobei sich die bei ihm und seinen Freunden eher als instrumentale Musik niederschlägt. Das Debütalbum von Mr. Mitch trägt den Titel Parallel Memories und darauf gibt es auch einen Track, der ihn im Verbund zieht mit einem weiteren Mitstreiter Dark O, nämlich Sweet Boy Code, so heißt der Titel, den ich aus diesem Album jetzt spielen möchte, mit Verstärkung gewissermaßen. Danach würde ich gerne, wir haben ja Zeit so vor Weihnachten, einen alten Titel von Dizzy Rascal ins Spiel bringen, der in etwa aus der Zeit stammt, als das mit Grime langsam zu wachsen begann, 2004 nämlich. Dann kommt der Esky Boy ins Spiel, ich darf das schon mal ankündigen, der gute Wiley. Er und Dizzy Rascal waren ja ganz am Anfang gemeinsam bei der Roll Deep Crew. Dann gab es Streit, Zerwürfnisse und im nach Dizzy folgenden Track schreibt Wiley gewissermaßen einen Brief an Dizzy und schreibt ihm, du hör mal, lass uns doch einfach wieder Freunde sein. Es hat sich doch im Grunde nicht so viel zwischen uns verändert, abgesehen davon, dass ich natürlich, Wiley, inzwischen die absolute Nummer 1 bin. Ansonsten, ich bleibe Tottenham Hotspurs-Fan und du gehst weiter zu Arsenal. Das und viele andere Dinge mehr schreibt Wiley an Dizzy und ich glaube, heute ist zwischen den beiden alles soweit bereinigt. Und dann werde ich hier auch noch einen Track bzw. Musik ins Spiel bringen, die sich an beide wendet, sowohl an die Tottenham Hotspurs Crew wie auch an die Crew von Arsenal London. Und ich darf bereits, und das macht ja auch Sinn an dieser Stelle, ankündigen, wir werden dann auch noch Musik von einer Band hören, von einem belgischen Duo, das hört exakt auf diesen Namen Arsenal, nämlich. Hier ist jetzt zunächst Mr. Mitch im Zusammenspiel mit Dark O. Thank you. Imagine if I showed you one day I was leaving the hood. Would you call me a sellout? Would you say it's all good? Would you follow if you could? Or would you just tell me get the hell out? Hell out. And imagine if I showed you that I found another way of getting dough without doing dirt. Let's blurt. Would you love me for giving you some hope? Or resent me cause your pride got hurt? Imagine if we never grew up on a council estate and was country man raised, silver spoon in our mouth. Would we still be making fuss about the east and the south? Would we shiver at the robberies, murder and the crack on fight? God, that we didn't have to live like that. Just the image on the TV as we're comfortably sat, sipping wine, room lit by the summer sunshine. Not a worry in the world as we catch Willie chat. Oblivious to how we would be living on the flip side. No experience, not a clue about a rough ride. No harassment, no boredom on our backside. That would be amazing still. But I know you wonder, would it make you any less real? What's the current spot you're standing in, offering? If you had a better offer, would you go for the kill? Snap out of your daydream, how do you feel? Does it all seem worthwhile for ya? Try and put it in perspective. Retrospective of your profile and your honor. Do you wanna hang about or are you a goner? Come along, think fast, decision time. You've been living in the grime, don't you wanna climb the ladder of life, the wall of enlightenment? Or are you looking for the hype and excitement? Cause with so much drama in the LDN, it's kinda hard trying to find legal money to spend. Generation genocide looks possible, the rate at which we draw for the skank and pretend we don't know who the real enemy is. Who should be held responsible, instead we defend a couple square meters of pavement in the end. What would be achieved, my friend? Is over. I remember 01 December, me and you shopping, over tax popping. Remember the bathing apes we were rocking? Had that early. Since the last time I saw you, no rest, work, no stopping. Ready to drop my album, when's yours dropping? On a new label. I make music not cause I'm willing, cause I'm able. Hey Dill, what's going on, brother? I got to a stage where I wouldn't ever judge no other. No race, no creed, no human, no colour. And nothing ain't changed except I'm the best now. It don't matter, I'm still your big brother. I don't hold the line, leave that with a runner. I support Spurs, not the Gunners. Gonna be the best for the next 10 summers. The best of 10 athlete runners, I'm fast and flash too. I tell you, dude, it was hard to back you. I still done it. Overground, underground, I still run it. Number one grime, I still run it. We ain't in beef, so pick up the phone and ring me. I'm still rolling, still wear my own garments, still strolling the Roman blue jeans. It's an infrared for Logan show in the whips that drive by. I'm like Sparks and Kai, I just fly by, not in a white ride at night time on a black bike. In the daytime when the market's on, park your car, wrong place, car is gone. I broke the high jump record, now the bar is gone. The present is here and the past is gone. I'm a master. You get me? Sometimes I'm just rolling, and I think back to all the raves that we did, all the shows we did, all the radio. Up a lot of ground, trust me. Listen, as day turns to night and night turns to day, I feel more and more like moving away. But then I remember who I am, legend. Can't stop rolling round town. I'm stuck in a manner like venom and a snake. I'm ahead of any snake. When they snap, there's no venom. Still get missed calls on the phone. So many fam, I can't bell and move back. I'm ahead of all that. All them road attacks on the go worldwide. Back to new rides, hype's alright, but I'm nearly 29. When I reach 30, I've gotta be nice. Make dough every day for the rest of my life. Place money up, I didn't roll no dice. I'll take control of my life, won't draw no gun, I won't draw no knife. I'm letting go of all that. Growing up, Esky boy. This one's yours. Hey! I wanna see everybody move it. Time to get a sweat on. Come on! We're gonna breathe on. Mix coming on, mix coming on strong. Love the one step. Yes, bandit. Selection. Like an eye from a sniper. All the Arsenal crew. This one's yours. Hey! Appreciation for the DJ Bandit. One more. As we take the pace up. That's what I like to hear. Time to get hyper. Bandit. Now big up all the innovation crew. You are now locked on to DJ Bandit's last one. Alongside myself, the MI6, and the MC Sparks. Now I want to see everybody moving. This is the DJ Bandit's last one. And that's all the raving crew, the bubbling crew, all the good-looking crew. This one's yours. Hey! Yeah, yeah. Oh. Time to get iPod. Sparks. I never met nobody. Yeah. Last one for the bandit tonight. Hey! I never met nobody. Yeah, trying yeah. to shake your leg onto inside the menu. I never met nobody. This is the last one for the bandit tonight. Ganz kurz gleich die Infos hier innerhalb von 1Live 4. Dann geht's weiter und gerade gespielt habe ich eine Garage Session, die bestimmt schon 15, 16 Jahre auf dem Buckel hat, live aufgenommen. Das war ja auch zu hören mit MI6 und MC Sparks und dem DJ Bandit. Das hier ist aus 2014. Ich bin auch raus jetzt hier für den Moment. Ein neuer Track von DJ Q. Ich möchte weitermachen mit einem Titel des Londoner Produktionsduos Dusky. Juhu heißt er, ist vor 2-3 Wochen erschienen. Und heute wurde mir ein Remix des Ganzen zugespielt von der Drum & Bass Größe LTJ Bookham. Das ist ganz hervorragend. Ich kann das hier nur behaupten und nicht belegen, denn es ist mir in der Kürze der Zeit, wir sind erst heute Morgen aus dem eben angesprochenen Gent vom Festival zurückgefahren, ich hatte nicht die Gelegenheit, in der Kürze der Zeit das jetzt umfassend zu recherchieren. So eine Schnellrecherche ließ mich den LTJ Bookham-Titel nicht sendefähig wohlgemerkt finden. Gleichwohl ist er natürlich auf den üblichen Kanälen, Soundcloud-Seiten vertreten und es lohnt sich, ihn bei Gelegenheit mal anzuhören. Für all diejenigen unter euch, die Lust und Zeit dazu haben, großartiges Werk. Aber auch das Original ist gar nicht übel. Heißt Juhu, hier ist Dusky. Ich hatte gleich zu Beginn der Sendung bereits darauf hingewiesen, dass ich es heute nicht zuletzt vor dem Hintergrund gefallener Temperaturen, die natürlich bei vor dem Hintergrund des Klimawandels, wir können morgen oder übermorgen schon wieder 30 Grad im Schatten haben, ich weiß, aber im Moment ist es einfach gottverdammt kalt. Vor diesem Hintergrund möchte ich nicht nur den Esky Boy alias Wiley spielen, sondern auch mal, sofern das nicht schon längst bekannt ist, das belgische Label Eskimo vorstellen. Unter anderem mit einem seiner Stars, das ist ein Grieche, der heißt Entai Bint. Presents The Green Collection. 1Live4, das eben erwähnte Eskimo-Label, hat seinen Sitz in Gent und soeben eine Label-Compilation veröffentlicht. The Green Collection heißt die, aus der ich eben den Griechen Entai Bint mit seinem Beitrag gespielt habe, die grüne Kollektion, was ein bisschen wundern muss, denn sonderlich grün ist Gent bei aller Schönheit eigentlich nicht. Die Leute, die dort wohnen, sprechen bei einer Gruppierung von 3 oder 4 Bäumen bereits von einem Park. Also wenn ich sage, ist das da hinten, oder ich frage sie, ist das da hinten, wo die 3, ja, an dem Park da. Und dann sind das wirklich nicht mehr als 3, 4 Bäume, wenn man sich nach dem Weg erkundigt. Ich dachte mir, wo wir schon mal so dabei sind, dann direkt diesen Griechen, Entai Bint, mit seiner Cosmic Disco Architektur hier mit einem weiteren Titel. Es gibt nämlich neben seinem Beitrag auf der Compilation auch soeben erschienen eine neue 12er von ihm, die natürlich auch auf Eskimo Recordings erschienen ist, und die habe ich gerade gespielt. Entai Bint mit der Sängerin Birsen, und der Titel, den ich gerade habe laufen lassen, heißt Riptide. Also ohne hier jetzt ständig was über Gent, Glimms oder belgische Musik zu erzählen, möchte ich immerhin das noch loswerden. Es gibt da einen großartigen Plattenladen im Zentrum der Stadt, der heißt Music Mania. Und während der Festivaltage spielte dort im Laden natürlich mit reduzierten Mitteln, Instrumentarium, eine Band, die im letzten Jahr auf dem Glimms Festival zu einer der absoluten Favoriten sich herauskristallisiert hatte. Eine junge Band aus Brüssel, die gerade jetzt eine limitierte EP als Vinyl veröffentlicht hat, der freilich eine CD beilegt. Das sind die Robbing Millions, eine großartige Band mit sehr verschrobenen Songs, die mich teilweise in ihrer kristallenen Klarheit so ein bisschen an die Foals, an die britischen Foals erinnern, die aber auch so sicherlich Anklänge von Psych-Pop besitzen. Lonely Carnivore ist diese EP mit insgesamt, ich muss mal gerade schauen, es sind insgesamt 5 Titel, aus der ich mal diesen hier spielen möchte, von den Robbing Millions, eine hoffnungsvolle Band aus Belgien, Hand in Hand. I'm flying. Auch diese Band kann wunderschön blubbernde, psychedelische Popsongs zaubern, gewissermaßen. Eine junge dänische Band. Es wird ja Zeit, dass wir auch Nachwuchs in Sachen Dinosaurier bekommen, nachdem Dinosaur Junior um Jay Maskus nun doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ohne natürlich auch nur einen Gramm Qualitätsverlust darüber erlitten zu haben. Trotzdem, welcome Young Dinosaur, das ist die junge dänische Band, die ich hier gerade gespielt habe, mit Musik aus ihrem Debütalbum To Be Your Hero, das vor wenigen Wochen erschienen ist. In den nächsten Wochen möchte ich ein bisschen streifen durch die Geschichte eines englischen Musikers, den ich sehr schätze. Sein Name ist Sam Genders. Er wird Anfang des neuen Jahres am 23. Januar das neue Album seines Projekts Diagrams veröffentlichen, aus dem ich bereits einen Titel mal spielen möchte, was kein Problem ist, denn bei Phantom Power handelt es sich um die Single von Diagrams beziehungsweise eben Sam Genders. Was hat er nicht schon alles in den letzten 7-8 Jahren auf die Beine gestellt? Folkmusik mit Techno-Beats, sehr versammelte akustische Songs, dann aber auch gerade mit Diagrams ein Konzept, das eher sich dem farbenfroh schillernden Popmusik Kontext und den Popmusikdimensionen widmet und mit sehr hellen, mit zunehmend elektronischen Sounds daherkommt. Und beim Durchhören heute Nachmittag stellte ich fest, ja, es macht Spaß, zumindest ansatzweise mal die Pfade ein wenig zurückzugehen, die zu dieser Person führen. Sam Genders eben. Ich beginne hier mit einem Titel von Diagrams, dem schon erwähnten Phantom Power. Der Song lädt so fürchterlich ein, dann eine meiner aktuellen Favoritenbands aus England hier mit einzuflechten. Wundert euch also bitte nicht über die, die danach kommen werden. Hier zunächst Diagrams. Command that this will be my last apology.

your time. We'll reach the end of the line. And thank you for your light and for fueling. Thank you for your light and fulfillment. Thank you for your light and fulfillment. And all in between will surely be seen and founded by the sons of our children. Founded by the sons of our children. Founded by the sons of our children. Protecting the secret with their hands on the wheel. Ride on through the fields. Ride on through the fields. Ride on through the fields. Come back, and if you stand up and sing with us, there'll be a jug in the back. You're the sunbeam in my soul. Ich will an dieser Stelle versuchen, das eben Gespielte in aller gebotenen buchhalterischen Kürze hier zusammenzufassen. Im Hintergrund hören wir noch die London-Band Helmholtz Resonators, die im nächsten Jahr ihr Debütalbum veröffentlichen wird. Ich persönlich bin da sehr gespannt. Im Sommer erschien einer ihrer bisher wenigen Titel, Sunshine, der mir sowohl im Original zuletzt an dieser Stelle gespielt, wie auch hier im Fendrayton House Remix gefällt, den ich gerade gespielt habe. Davor Sam Genders aus dem Jahr 2006 mit seinem damaligen Duo, wenn man das überhaupt so sagen kann, seinem Duo, also als Bestandteil oder als eine Hälfte des Duos, ich glaube, so ist es am besten formuliert oder zumindest ausreichend, Tang. So, jetzt möchte ich weitermachen mit, wir hatten ja schon die Tottenham Crew, wir hatten die Arsenal Crew, jetzt fehlt Arsenal selber und es versteht sich von selbst, dass die beiden Typen dahinter natürlich keine Engländer sind, sondern es muss ja immer so ein bisschen kurios sein. Sie kommen aus Belgien, ihre Shows in Belgien sind Wochen vorher ausverkauft und es gibt einen Titel von ihnen, Lie Low, der jetzt im Remix der Brüssel Crew Fuhrwerk, die schreiben sich mit Doppel-U, das wird aber wie Ü ausgesprochen, also Fuhrwerk, wenn man es ganz pedantisch aussprechen wollte, die von dieser Brüssel Crew remixed werden. Das Besondere, wenn man das so sagen kann, an Fuhrwerk, jetzt spreche ich sie wieder korrekt aus, ist die Tatsache, dass diese Crew neben der belgischen Band Oscar and the Wolf im nächsten Jahr, also in 2015, auf der berühmten Musikmesse South by Southwest in Austin, Texas, als belgische Acts vertreten sein werden. Diese beiden, also eine Bookerin des Festivals, lief in den vergangenen Tagen über das Glimpse Festival und wo immer sie auftauchte. Ich habe ihren Namen leider jetzt nicht mehr parat. Da hieß es für die beteiligten Musiker, die überall herumschwirrten, aber mal so richtig stillgestanden. Die Frau, so um die 30, machte richtig harte Ansagen. So, ja, ja. Stimme möchte ich nicht verschweigen, kommt aus Dänemark von Lüdmoor. Arsenal mit Lüdmoor im Fuhrwerk Remix. We'll be right back. So, bevor ich weitermache, ich habe da eben noch einen wunderschönen Garage-Titel gespielt von einem mir bisher nicht bekannten Artist, The Crane, aus seiner Critical Hit EP, die auf einem Berliner Label erschienen ist, das heißt Screwfix. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle jetzt weitermachen mit einem Mann, der hier lange nicht mehr aufgetaucht ist und der sich nach einem Tier benannt hat, für das man Ähnliches sagen könnte. Es wurde über die Jahrhunderte extremst bejagt und verschwand irgendwann aus unseren Wäldern, um dann vor einigen Jahren jetzt wieder hier und da eingewandert zu sein. Man hat selbst da, wo man seiner nicht ansichtig wurde, hier und da Spuren entdeckt von diesem Tier. Man hat Haare an Weidezäunen entdeckt, in einem Fall sogar vor etlichen Jahren mal im Sauerland. Die Rede ist vom Luchs und zu Englisch heißt das Lynx. Und dieser Mann Lynx, den habe ich eine Zeit lang sehr intensiv gespielt, dann verschwand er gewissermaßen von meinem Radar und ich musste schon fürchten, auch er sei zumindest im übertragenen Sinne bejagt worden, hätte womöglich die musikalischen Löffel zumindest abgegeben. Dem ist nicht so. Es gibt eine neue EP von ihm, die heißt Where Are You? Wer bist du? Und wenn ein Luchs sowas fragt, kann er natürlich eigentlich nur sein Opfer meinen. Und das sind in diesem Falle natürlich wir, denn wir müssen uns das jetzt ja schließlich anhören. Aus dieser Where Are You EP von Lynx, hier der Titel Bee's Knees, zusammen mit dem MC Malibu. It's for the pieces. It's for the pieces. Wenn es um diese Sendung geht, Ladies and Gentlemen, dann hat der Mann, den wir hier hören, in den letzten Monaten, ich müsste fast sagen zwei, drei Jahren, eher unter dem Namen Trevino für hoffentlich zumindest Furore gesorgt. In Wahrheit ist er, der sich seit einiger Zeit, wenn er gerade Tracks macht, Trevino nennt. Eigentlich ist er Markus Intellex und als solcher steuert er für die Compilation Future Beats den Titel hier im Hintergrund bei, der im Übrigen auch gleich hinwegfaden wird, These Days von Markus Intellex. Und aus eben dieser Compilation hatte ich in der letzten Woche einen Titel von Nucleus und Paradox gespielt, ganz zum Ende der Sendung hin, den ich so über die Maßen gut fand. Das wurde mir erst hier in the Studio über die richtig gute Anlage so richtig klar, und die zwei, drei versprengten Leute, die zu später Stunde noch hier waren, waren da auch ganz meiner Meinung, sodass ich einfach mal den eiskalten Entschluss gefasst habe, den Beitrag von Nucleus und Paradox aus dieser Future Beats Compilation hier ein weiteres Mal zu spielen. Während ich das sage, ist der Lux weiterhin auf der Wanderung, einsam durch die Wälder. Ich finde, die Tracks veranschaulichen das ganz gut. Diese Bassline hier verdeutlicht oder symbolisiert vor allen Dingen eins: Hunger. Er hat Hunger. Der Lux. Wobei wir hier längst bei Fred V and Graphics sind mit ihrem Titel Hydra. Hydra muss es korrekterweise heißen. Übel zu Deutsch. Für einige Leute ist der Lux ja ein Übel. Aber darunter möchte ich mich und hoffentlich viele, viele andere unter euch jetzt einfach mal nicht zählen. Hier ist Hydra von Fred V and Graphics im Chords Remix. is in love with me. Me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful to dance with you, you're my baby. Madonna is in love with me. Me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. My silicon love. It's so wonderful to get into the groove. Seid mir nicht böse, wenn ich mich an dieser Stelle einmische, nachdem ich das. Ich muss zugeben, mir sind schon geschicktere Maßnahmen hier unterlaufen, als die jetzt gerade. Jetzt ziehe ich das einfach mal ab, der Song ist eh gleich over. Ich mag ihn nicht, wenn ich ihn trotzdem gespielt habe, dann deshalb, weil er mich auf unverschämte und dreiste Art und Weise über weite Passagen an den erinnert, den ich zuvor gespielt habe. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen oldschool. Entweder man covert etwas und das so schrill, absurd und surreal, wie man mag, oder aber man lässt es einfach, aber so merkwürdige Versatzstücke übernehmen, wie das die gerade gehörte Band mit dem Titel I'm Not a Band. Die kommen aus Berlin und möglicherweise ist auch das irgendeine krude Replik auf die Band We Are Band. Keine Ahnung, wie sie das hier in diesem Song getan haben. Der heißt übrigens Colors und stammt aus dem kommenden Album Oceans Anfang 2015. Davor habe ich die für meine Begriffe Ideengeber zumindest gespielt, Blackstrobe, großartige Formation damals aus Paris um Arno Rebotini mit einem ihrer bekanntesten Tracks, der damals noch so in die Electro-Clash-Phase fiel, nämlich Me and Madonna. Berlin hat aus meiner Sicht, denn wir reden von Berlin, wenn wir von der Formation I'm Not a Band, die ich hier gerade wirklich echt unfreundlich abgezogen habe, aber sorry, auch das muss einfach mal sein, auch in der Vorweihnachtszeit übrigens. Berlin hat Besseres zu bieten und wenn ich das sage, dann meine ich ein Trio bestehend aus zwei bezaubernden Frauen, ich sage das einfach mal, und einem Typen, die ich ebenfalls in Gent gesehen habe, die mit der Crowdfunding-Methode 7000 Euro gesammelt haben, mit deren Hilfe das Debütalbum Leaving Home produziert werden konnte. Und die drei selber nennen sich Children und fabrizieren unheimlich schöne, sanfte House-Techno-Beats, über die sie ihre Songs, und ja, es sind Songs, platzieren, wie wir das hier zum Beispiel mal für die nächsten paar Minuten hören werden. Children. Ein Trio aus Leeds, neues Album ebenfalls im Januar nächsten Jahres. Vorab gibt es diesen Titel On Monos von Vessels. We'll be right back. Ladies and Gentlemen, ich möchte diese kleine Sendung beschließen mit einem Mann, der aus einer sehr musikalischen Familie kommt. Seine Mutter war Sängerin, hat auch einige Platten aufgenommen im Bereich Soul- und Bluesmusik. Sein Vater als Jazzmusiker immer unterwegs, kam spät nachts nach Hause, wie ich zuletzt noch gelesen habe, nahm den Kleinen, den Jungen, damals noch in den Arm. Daddy ist wieder zu Hause. Die Folge war natürlich auch er, der Junge, einstmals begann sich für Musik zu interessieren, hatte Soul Jazz im Hintergrund, wandte sich aber einer Musik zu, die in seinem unmittelbaren familiären Umfeld niemand so recht verstehen wollte. Techno-Musik, landete bei der Underground Resistance Crew in Detroit um Jeff Mills und Mike Banks, verdingte sich dort zunächst als MC, denn auch Hip-Hop gehörte mit zu seinen starken Einflüssen. Als er die Crew verließ, gründete er ein eigenes Label, Techno-Label, M-Print heißt das, hieß das, und wandte sich auch unter anderem sehr stark dem Umfeld und den Leuten des Berliner Techno-Clubs Tresor, um dessen Gründer Dimitri Leningrad zu. Die Rede ist von dem Amerikaner Robert Hood, der heute in Alabama lebt, selber Vater einer Tochter ist, die er häufig mit zu seinen DJ-Sets nimmt. Und wenn die Uhr plötzlich in seine Techno-Sets mit einem Katy Perry-Track hineinplatzt, dann stört ihn das nicht die Bohne, denn seine Tochter gehört nun mal mit zu ihm. Ein lässiger, souveräner Typ, Robert Hood, blickt zurück auf die letzten 20 Jahre und damit auf die Zeit seines eigenen Labels 20 Years of M-Plant Music. Mit dieser Dreifach-CD möchte ich mich verabschieden, natürlich nur mit einem Ausschnitt daraus, The Gray Area. Bedanke mich bei dieser Gelegenheit bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine wunderschöne Woche hin zum 4. Advent und würde mich freuen, wenn wir uns dann gegebenenfalls wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao.